البراز في الموارد، وكل العبارات صحيح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. في نساء يمكن ما بدون نسبة. طيب، الاسلوب قبيط الله ديم جنيدقن ديم البام هيتسقن und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah, und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad salawatullahi wa salamu alayh. Thumma, amma ba'd. Kapitel, die Regeln bei Notdurft. Oder wenn man draußen geht oder wenn man Barakallahu fikum Toilettengang hat. Das ist alles in diesem Zusammenhang das Gleiche. Al-Haja, Notdurft, ist, wenn man Barakallahu fikum uriniert oder wenn man Stuhlgang gehabt hat. Und das kommt von einem Hadith von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn jemand von euch sitzt, damit er sein sozusagen Notdurft macht, oder Al-Istitabe, das bedeutet die Sauberkeit, wenn jemand sich sauber halten will, das nach Toilettengang, dann sollte man das nicht mit der Rechten machen. Oder Babit-Takhalli, das wird, wenn man draußen ist. Und draußen hier bedeutet nicht draußen, sondern wenn man draußen ist, damit man Toilettengang hat. Oder, das kommt auch von einem Hadith, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn man nach draußen geht, um natürlich Toilettengang zu haben, dann sollte man weit gehen und so weiter. Das ist alles, das sind alle Wörter, die die Gelehrten benutzt haben bezüglich Qada al-Haja, bezüglich Barakallahu fikum Qada al-Haja. Und lernt dieses Wort Qada al-Haja. Qada al-Haja ist Toilettengang. Natürlich heute sagen Toilettengang. Früher gab es nicht so wie diese Toiletten, was wir haben. Und fangen wir mit Hadith Nummer 79 von Anas ibn Malik Ridwanullahi alayhi. Der sagte, als der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nach draußen gegangen ist, das wird um Toilettengang zu verrichten, dann hat er sein Ring salawatullahi wa sallamu alayhi draußen gelassen. Das wird, der hat sein Ring ausgezogen und er hat das aus seiner Hand natürlich weggemacht. Das Hadith ist Barakallahu fikum da'if. Das Hadith ist da'if. Und wir haben eine Regel gehabt. Wenn ein Hadith da'if ist, da reden wir ein bisschen über dieses Hadith. Aber man könnte das nicht als Beweis nehmen. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. الحديث معلول، الحديث معلول بارك الله فيكم. وعلة هذا الحديث همم والوهم فيه. وقد روي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا عن أنس من غير طريق همام، وأورد له البيهقي شاهدا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه. وقال البيهقي: هذا شاهد ضعيف. والحديث إن صح دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة، وكذلك دليل على أنه لا يجوز للمسلم أثناء قضاء حاجته أن يحمل شيئا فيه ذكر الله كما المصحف والخاتم وغير ذلك. وقد خصه بعض أهل العلم بالخاتم، ولكن يكره للمسلم إذا دخل الخلاء أن يكون معه شيء فيه عليه نقش أو فيه ذكر لله، ولا يذكر الله في الخلاء، يكره هذا. فإن كان ولا بد فعليه أن يضعه تحت ثيابه، أو كما قالوا أن يغيبه في العمامة أو في مكان آخر من الثياب. ووجه ذلك صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخبثة، وليس بالخاتم خاصة، وإنما بكل ملبوس. ولكن الحديث ضعيف، ولكن بارك الله فيكم الأمر مشهور بين المسلمين على أنه لا يدخل الخلاء ومعه شيء فيه ذكر فيه مكتوب عليه أو فيه شيء فيه ذكر لله. البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه سو نودفت oder Toilettengang verrichten wollte, hatte er seinen Ring ausgezogen, salawatullahi wa salamuhu alayh. Dieses Hadith ist schwach, und die Schwäche in diesem Hadith ist eine Person, die heißt Hammam. Und es gibt für diese Überlieferung eine andere, sozusagen, Überlieferung, die auch schwach ist, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Ring gehabt hat und da stand drauf La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann Toilettengang haben wollte, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Ring weggemacht. Aber das Hadith ist daif, nicht ganz, sondern nur den letzten Satz, das bedeutet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Ring gehabt hat und da stand drauf Muhammadur Rasulullah, das stimmt nicht La ilaha illallah, Entschuldigung, ich habe gesagt La ilaha illallah, nicht La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nein, nur Muhammadur Rasulullah. Deshalb sollte man aufpassen, wenn dieses Hadith stimmen oder wenn dieses Hadith sozusagen gesund wäre, dann ist dieses Hadith ein Beweis erstmal, dass man weit von den Leuten Notdurft verrichtet. Zweitens, dass man nichts mithaben darf, indem Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, wie zum Beispiel ein Stück Papier oder zum Beispiel Koran oder Ring oder Kette oder etwas, was darauf Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und hier haben die Gelehrten aus diesem Hadith, aber das ist schwach, aus diesem Hadith haben die Gelehrten gesagt, man darf nicht, wenn man Toilettengang hat, wenn man auf Toilette geht, man darf nichts mithaben, wenn der Name Allah drauf ist oder wenn etwas erwähnt ist von Religion. Und wenn man unbedingt etwas mit hat und da muss man Toilettengang machen, dann sollte man wenn man zum Beispiel ein Stück Papier und drauf steht Erwähnung Allahs, dann sollte man das richtig stecken in die Klamotten oder unter der Mütze und sowas, haben sie gesagt. Und natürlich der Sinn ist, dass man den Namen Allah subhanahu wa ta'ala fernhält von den schmutzigen Orten. Von den schmutzigen Orten. Ist das nur bezüglich Ring? Des Ringes? Nein. Sondern das ist für alles. Aber weil das Hadith schwach ist, haben die Gelehrten, es ist unbeliebt. Es ist unbeliebt, dass man etwas mit hat, was erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet, wenn man Toilettengang macht. Ich hoffe, dass das verständlich war, was ich erzählt habe. Das heißt, allgemein, wir können, يعني, نستطيع نلخص هذا الذي قلناه. أولا الحديث معلول. ثانيا تلقى الناس هذا الأثر بالقبول بحيث أنهم أقروا الحكم. فذلك يكره للمسلم أن يدخل معه شيئا أو شيء فيه ذكر لله ويبتعد أثناء التخلي. وهذا ليس خاصا بالخاتم، ويجوز للمسلم لبس الخاتم، ولكن ليس بارك الله فيكم من الحديد الخالص ولا من الذهب. بارك الله فيكم. Wir können jetzt kürzen, was wir gesagt haben. Erstmal, dieses Hadith von Anas ist schwach, aber die Gelehrten, die haben den Sinn übernommen, indem sie sagen, es ist unbeliebt, dass man etwas mitnimmt, wenn man Toilettengang macht, indem Allahs, Erwähnen Allahs beinhaltet. Zweitens, dass man weit von den Leuten geht, wenn man Toilettengang verrichten will. Drittens, barakallahu fikum, dass man ein Ring tragen darf als Mann jetzt. Die Männer dürfen auch Ringe tragen, aber nicht aus Gold, nicht aus reinem Gold oder aus Gold und nicht aus reinem Eisen. Aus reinem Eisen auch nicht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das nächste. Ich hoffe, dass man verstanden hat. Eine Regel, wir machen eine neue Regel. Wenn man nicht versteht, was ich gesagt habe, dann tippt man die Nummer 5. Okay? 5. Oder 5 oder 5. Habt ihr nicht verstanden? Haben Sie sofort 5 getippt? Ich habe gesagt, wenn man nicht verstanden hat, dann tippt man 5. Aber wenn man verstanden hat, dann braucht man nicht zu tippen. Okay. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. أخرجه السبعة، أي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه إلى غيره. السبعة. كان رسول الله إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. Yeah. عن أنس إذا أراد دخول الخلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء. والخبث هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، يريد بالأول ذكور الشياطين، ذكور عفوا الشياطين، وبالثاني إناثهم. وفي رواية لسعيد بن منصور قال كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. وهنا قال إذا أراد أن يدخل، لأنه بعد دخول الخلاء لا يقول ذلك. إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يتخلى فلا يقول هذا. وهذا في الأماكن المعدة لذلك. وفي رواية إذا أتى، ويشرع هذا الدعاء هذا الذكر في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، يعني كلما أراد أن يقضي حاجته قبل قضاء الحاجة، قبل أن يرفع ثيابه عندما يصل الأرض، قبل أن يفعل ذلك يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس رضي الله عنه، أنس برichtete auch dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم، als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Toilettengang oder zur Notdurft nach draußen gehen wollte, um Notdurft zu verrichten, hat gesagt: O Allah, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen Teufeln und den weiblichen Teufeln, weiblich oder männlich, von dem Shaitan und von den auch weiblichen, Barakallahu fikum. Da sagen die Gelehrten, die sind sozusagen die Frauen von Teufel. Das ist das Bittgebet, was man macht, bevor man sozusagen Toilettengang hat. Wenn man Toilettenraum betritt. Und hier sagte, man sucht Zuflucht bei Allah vor dem bösen Teufel und vor seinen Frauen. Und es gibt eine andere Überlieferung, und zwar, dass man sagt, Bismillah, im Namen Allahs, O Allah, ich suche bei dir Zuflucht vor dem Bösen, vor dem Bösen, das wird Shaitan und seinen Frauen. Und das macht man, wenn man auf Toilette gehen möchte, damit man die Frage nicht stellt. Wir sind in Deutschland und es gibt in Deutschland die Toilettenräume, die sind nicht rein für Toiletten oder reine Toiletten, sondern die sind Toilettenbecken mit Waschbecken, mit Dusche oder mit Wanne. Wann sagt man das? Entweder bevor du reinkommst oder am Platz, wenn du deine Klamotten sozusagen anfängst, wenn du die Klamotten runterzuziehen oder wenn du jetzt dich vorbereitest, dann sagst du das dort. Warum? Weil der Prophet Muhammad s.a.w., als er nach draußen ging, das bedeutet, es gab damals keine Toilettenräume wie heute, kein Bad, dann als er zum Beispiel im Weiten das machen, draußen machen wollte, dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. bevor er sozusagen, der hat das in Freien gemacht, salawatullahi wa salamu alayhi. Hat er dieses Bittgebet gemacht? Die Gelehrten sagen ja, weil Ibn Battal, Ridwanullahi alayhi, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, als er nach draußen ging, hat er das gesagt, Barakallahu fikum. Und man sagt das mit Zunge mindestens, mit Lippenbewegung. Kurz gesagt, es gibt ein Bittgebet, wenn man Notdurft verrichten will. Wenn du am Toilettenbecken bist, davor, wenn du anfängst, deine Klamotten sozusagen auszuziehen, dann sagst du hier, oder dich vorbereitest jetzt auf Toilettengang, dann sagst du, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi aw al-khubthi wal-khaba'ith. Alles verstanden? طيب. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم das beide ist das gleiche ungefähr. Das wird angenommen, wenn du 50 cm vor Toilettenbecken bist, dann kannst du das sagen. Und dann fängst du an, deine Klamotten sozusagen auszuziehen. Das wird entweder vor, wenn das rein Toilettenraum ist, oder wenn das mit Bad und Becken ist und sowas, dann ein bisschen in der Nähe. Wallahu a'lam. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه يعني الحديث رواه البخاري ومسلم الحديث رواه البخاري ومسلم. أنتم تلاحظون أن أكثر الأحاديث التي جاءت في طعام النبي صلى الله عليه وسلم، شراب النبي صلى الله عليه وسلم، لباس النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، هي عن أنس رضوان الله عليه. لماذا؟ لأن أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذلك روى أنس الكثير من الأحاديث في هذه الأبواب. كان رسول الله يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، الغلام هو ما فوق 7 سنين، إلى الالتحاء، يعني إلى أنه تبدأ لحيته تظهر. الإداوة إناء صغير من جلد يتخذ للماء، الإداوة يعني مثل هذه الأباريق اليوم اللي نستخدمها نحن، هو إناء صغير من جلد يستخدم للماء. العنزة هي عصا طويلة وفي أسفلها زج، أو يقال رمح قصير مثل الرمح، الرمح طويل وفي بآخره هذه السكين اللي فيه مثل السكين. فيستنجي بالماء، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر بالماء. والمراد هنا بارك الله فيكم هو الفضاء، الفضاء يعني لما يخرج الإنسان في الفضاء. فكان أنس ومعه فتى يحملان إداوة وعنزة النبي صلى الله عليه وسلم. العنزة بارك الله فيكم هي عبارة عن عود كان النبي صلى الله عليه وسلم إما يتخذه سترة له، لما يصلي، والمكان يضع عليه بعض الأمور. وأما الغلام فكأنه ابن مسعود رضوان الله عليه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يستنجي بالماء، يعني كان يتطهر بالماء إذا دخل الخلاء. ويجوز الجمع بين الحجارة والماء، فإن اقتصر على إحداهما أو أحدهما فالأفضل الماء. وبعد المسح بالماء، يعني بعد الاستنجاء بالماء، يمسح اليد بالتراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا بارك الله فيكم كان يستنجي بالماء ثم يمسح بيده التراب. وفي هذا الحديث الاستنجاء بالماء، يعني فقط كل هذا الأمر نأخذ بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الخدم، وكان يأخذ معه العنزة اللي هي العصا، وما يعطوه ماء عندما يستنجي صلوات الله وسلامه عليه. الإمام مالك نقل عنه أنه أنكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، وهذا غير صحيح، لأن الأحاديث ثبتت بأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. أنس، يعني الذي يهمنا من كل هذا الكلام جزاكم الله خيرا، أن يفهم المسلم أنه يستنجي الإنسان بالماء حتى ولو كان في خارج، يعني لو كنت في الخارج، يعني في مثل الصحراء والبراري وإلى غير ذلك، أما اليوم ففي. حديث نما أين أختش أخ فون أنس يبليفت يزاكت ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم als er not durft verrichten wollte ich hab und noch ein junger Mann wie ich, wir haben ein Gefäß aus Leder und getragen und drin war Wasser und ein Stock. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich sauber gemacht mit Wasser. Der Prophet Muhammad salawatullahi wasalamu alaihi hat sich sozusagen gereinigt mit Wasser, als er Toilettengang gehabt hat. Ich sage etwas, was sehr wichtig ist. Für uns ist sehr wichtig hier das letzte Wort. Das letzte Wort. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich sauber gemacht, hat sich gereinigt nach dem Toilettengang mit Wasser. Der hat Wasser benutzt, um sich sozusagen zu reinigen. Ja? Das ist, was wichtig ist. Du lernst nur dieses Wort. Das Hadith natürlich ist besser, dass du das Hadith kennst. Aber wenn nur dieses Wort bei dir ist, ist kein Problem. Barakallahu fikum. Anas hat uns hier, es gibt eine Frage, die auch interessant wäre. Wieso immer Anas? Wieso immer Anas, wenn wir über solche Themen sprechen? Weil Anas, radhiyallahu alayhi, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Er war Diener vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat für ihn alles gemacht. Er hat zum Beispiel dem Propheten Wasser gegeben. Und deshalb hat er den Propheten beim Essen, beim Trinken, bei sehr vielen Dingen gesehen. Und der hat das radhiyallahu alayhi uns überliefert. Anas hat berichtet, dass er mit einem jungen Mann hier ist Abdullah bin Mas'ud, sie sind mit dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wasallam gegangen, als der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam Notdurft verrichten wollte. Das heißt, nicht jetzt bei ihnen hat er das gemacht, sondern der war ein bisschen weit. Und die haben Wasser mitgenommen, Wasser und einen Stock. Stock vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hieß Anaza, und dieser Stock hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam benutzt, erstmal vier Sutra im Gebet, der hat das gesteckt sozusagen in der Sand vor ihm und er hat dazu gebetet. Und natürlich auch, da hat man das manchmal gesteckt in den Boden, damit man drauf Klamotten zum Beispiel hängt und so weiter. Und Wasser war dabei, damit der Prophet Muhammad s.a.w. sich sauber macht nach dem Toilettengang. Und das passierte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Natürlich Notdurft verrichtet hat, dann hat Salawatullahi wa Salamu alayhi verlangt nach Wasser, da hat man ihm das Wasser gegeben und er hat sich gereinigt. Und danach hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozusagen mit seiner Hand den Boden, Barakallahu fikum, der hat die Hand gegen den Boden gerieben, Salawatullahi wa Salamu alayhi. Und das ist auch von der Sunna. Die Gelehrten haben gesagt, was ist besser, wenn man draußen ist? Was ist besser, das wird jetzt draußen, ich meine damit auch, wenn du jetzt auf Feld bist oder in der Wüste bist. Es gibt keinen Toilettenraum, es gibt keine Möglichkeit. Du hast nur zum Beispiel ein bisschen Wasser, du bist im Auto und du musst Toilettengang verrichten. Was kannst du machen? Du nimmst mit dir das Wasser, du gehst ein bisschen weit und dann machst du das mit Steinen oder mit Wasser? Was ist besser? Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Aber hier, es gibt einen klaren Beweis, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sich gereinigt hat mit Wasser. Deshalb macht man das mit Wasser, ist besser. Kann man auch noch Steine benutzen oder Papier benutzen? Ja, du kannst Steine benutzen und du kannst Papier auch benutzen, beides zusammen. Wallahu ta'ala ala. Das heißt, Barakallahu fikum, إذا دخل الخلاء ابتعد ثم إذا كان عنده شيء في ذكر الله سبحانه وتعالى يبعده يتركه في الخارج إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويستنجي بالماء إن وجد الماء فإن لم يجد الماء يستنجي بالحجارة أو بالورق أو بغيرها. هذا الذي الآن تعلمناه من هذه الأحاديث. بارك الله فيكم. في können dann sozusagen ein Fazit aus diesen drei Hadithen nehmen. Und zwar erstens, wenn man Toilettengang oder Notdurft verrichten will, dann بارك الله فيكم sollte man alles, was mit Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala zu tun hat, klamottenmäßig oder papiermäßig oder sowas, draußen lassen. Zweitens, da sollte man barakallahu fikum mit dem linken Fuß reingehen und davor sagt man Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Und man sollte Wasser haben, wenn man kann. Und da kann man auch mit Papier machen und zusammen, Wasser und Papier, kein Problem. Und da sollte man natürlich weit von den Leuten, ist nicht, dass die Leute ihn sehen. Okay? Alles verstanden? Kein Problem. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته صلوات الله وسلامه عليه. التواري عند قضاء الحاجة. قال أهل العلم أنه يجب وقال بعضهم أنه يستحب، يعني عندما يقضي الإنسان حاجته، ولكن الصحيح أنه يجب إذا استطاع، وإنما إن لم يستطع فلا شيء عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. لأنه يجب بأدلة ستر العورات عن الأعين، ستر العورات عن الأعين. والحديث الذي استدل به من قال باستحباب التواري عن الأنظار حديث ضعيف، حديث ضعيف. فلذلك بارك الله، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، الحديث ضعيف. فذلك نبقى على الأصل أن الإنسان يتوارى إذا يعني يذهب لبعيد ويحاول يتوارى عن الأنظار إذا استطاع، أما إذا ما استطاع وعنده الحاجة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم. فيلاش ثيوتة ريجل، فيلاش ثيوتة ريجل بارك الله فيكم منزوا فن حديث فن المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه زاكته تبقى فيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته مية نم نم تيزس كفيس أو سليدا الإداء ودسس أين كفيس أو سليدا was man Wasser drin tun kann, das wird in dem ist Wasser. Nimm das Wasser in diesem Gefäß aus Leder und geh weg, weg, weg, weg, weg, bis keiner dich sieht oder mich sieht. Und dann hat er, der Prophet Muhammad s.a.w. seit Notdurft sozusagen Barakallahu fikum verrichtet. Das heißt, wenn man Notdurft verrichten will, dann sollte man weit von den Leuten sein und dass die Leute ihn nicht sehen. Dass die Leute ihn nicht sehen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, unsere Aura zu bedecken, dass die anderen uns nicht sehen. Das heißt, es gibt bestimmte Körperteile, du musst die bedecken. Keiner darf sie sehen, außer in Notwendigkeiten. Und deshalb, wenn man Notdurft verrichten will, dann sollte man weit von den Leuten sein. Manche Gelehrten haben gesagt, es ist nur beliebt, dass man weit von den Leuten ist und dass die Leute ihn nicht sehen. Aber normalerweise ist es Pflicht, wenn man kann. Weil die Gelehrten, die gesagt haben, ist es beliebt, die haben einen Beweis genommen und das ist da'if. Das ist bei da'if Abi Dawud. Dass der Prophet sagte, wenn man will, dann sollte man sich sozusagen bedecken oder bedeckt sein beim Toilettengang und wenn man nicht will, kein Problem. Aber diese Überlieferung ist schwach. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, das Allgemeine nehmen. Und zwar, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, geh weg, damit man dich nicht sehen kann. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Als er Notdurft verrichten wollte, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr weit gegangen, bis die Leute ihn nicht sehen konnten. Und er hat, barakallahu fikum, den Notdurft verrichtet. Aus diesem Hadith können wir auch noch eine Regel lernen. Und zwar, man sollte beim Notdurft weit von den Leuten sein. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتقوا اللعانين اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قالوا يا رسول الله ومن لعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والحديث عند مسلم. لأنه لماذا هم لاعنين؟ لأنهم يجلبان لأنهما يجلبان لصاحبهم اللعن الذي يتخلى في طريق الناس أو في الظل فيلعنه الناس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. فانتساب اللعن لهما هو من باب المجاز وليس من باب أنه اسمه من لعانين، وإنما إذا إنسان يعني تخلى في طريق الناس أو في ظل، وجاء واحد ليجلس في الظل فوجد في هناك غائط أو بول، ماذا سيفعل؟ قد يلعن هذا الإنسان وقل لعنة الله على من فعل هذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، أي الذي يتغوط فيما يمر به الناس فيؤذيهم بنتنه واستقذاره ويؤدي إلى لعنه، فإن كان لعنه جائزا فقد تسبب إلى الدعاء عليه بإبعاده عن الرحمة، وإن كان غير جائز فقد تسبب إلى تأثيم غيره بلعنه. سبحان الله. تبه، يعني الآن صار اللعانين إما مقصود فيها الذي يتغوط إنه يكون عليه الإثم أو على غيره، لأنه الذي لعن وهو لا يستحق اللعن فلا حول ولا قوة إلا بالله، كسبوا إثم، نسأل الله السلامة. فإن قلت فأي الأمرين أريد هنا؟ قلت أخرج الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. ومن حديث أبي هريرة ولكن الحديث ضعيف، من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا لا هو ذاك راح طفى، وكل واحد حارة كلمة يدعوله. والسخيمة المفتوحة والخاء المعجمة، فمثن هذا بالنسبة للخلص سخيمة. بارك الله فيكم. القصد بهذا الله يحفظكم أن الإنسان بذهزني كيف خاكت ها يا تخستم بس إيش هم مش قد قفلت شفاخي نيش لاوت سرين أبغوه دم نيش لاوت سرين ما أعرف. بارك الله فيكم. القصد هنا جزاكم الله خيرا أن الذي يتخلى لا يجوز التخلي في طرق الناس أو في ظلهم، يعني اللي الناس المكان الذي يمر عليه الناس أو الظل الذي يجلس فيه الناس. ومن آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، أي وجبت استحق هذا اللعنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن باب أولى الظل، من باب أولى الظل. بارك الله فيكم. يعني نحفظ هذه المسألة أن الإنسان لا يتغوط ولا يتبول، لا يتغوط ولا يتبول في طرق الناس، في طرق الناس. جبت كان يا ها روح لا اسكيب كان يفرون ينكل خلاص الطافين رايحين. طيب بارك الله فيكم. ابو هريرة رضوان الله عليه هاد بريشتت زاكت ده بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم زاكت بفرشتت دي بايدن فردامندن فردامند، بس بيقول دي فردامن مش فردامتن، sondern دي فردامن. dann wurde der Prophet gefragt was sind die verdammenden، der sagt صلوات الله وسلامه عليه derjenige der nur durft auf dem Weg der Leute oder in ihren Schatten verrichtet. Das ist derjenige, der Stuhlgang oder Urin oder Stuhlgang und Notdurft, Toilettengang verrichtet oder uriniert auf dem Weg der Leute oder wo die Leute Schatten haben, damit sie sitzen. Diese Handlungen führen dazu, dass die Leute diese Person verdammen. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad SAW, die beiden Verdammenden, weil durch diese Handlung, dass man Notdurft auf dem Weg der Leute oder in ihrem Schatten, wo sie sitzen, verrichtet, das führt dazu, dass die Leute diese Person verdammen, weil diese Person den Leuten schadet, entweder durch Geruch oder natürlich durch das Ekliche, was man hier hat. Und hier, wenn diese Person, die Notdurft verrichtet hat auf dem Weg der Leute, wirklich diese Verdammung verdient, dann hat er Verdammung verdient. Und Verdammung heißt, dass Allah ihm keine Barmherzigkeit gibt. Und wenn er das nicht verdient, dann hat derjenige, der ihn verdammt hat, eine Sünde begangen. Aber was ist hier von den beiden Meinungen oder, sage ich jetzt, Erklärungen, das Richtige, dass diese Person die Richtige ist, die Person, die uriniert auf dem, oder Notdurft auf dem Weg der Leute oder in ihren Schatten verrichtet, dass diese Person verdammt ist. Weil der Prophet sagte, wer die Muslimin auf ihren Wegen Schaden zufügt, das wird hier Schaden zufügt durch Geruch oder ekelhaft, wenn man uriniert oder so, wajabat alayhi la'natuh, verdient oder ist es Pflicht für diese Person, dass er verdammt ist. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, aufpassen. Da sollte man aufpassen. Und dann können wir noch eine Regel lernen. Wenn man Notdurft verrichten will, Urin oder Stuhlgang, dann darf man es nicht verrichten auf dem Weg der Leute oder unter dem Schatten, wo sie natürlich sitzen. Okay? Das ist noch eine. Es gibt noch Riwaya عند أبي داود عن معاذ رضوان الله عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة قال البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. هنا زيادة الموارد وهو الموضع الذي يأتيه الناس من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو للتوضي. يعني صار مثلا يعرف في مكان في ماء والناس يأتوا يتوضوا فيه أو يأخذوا منه ماء للشرب، فيروح ماذا يفعل؟ يتبول هناك أو يتبرز هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا ثالث، هذا أيضا يجعل الناس بارك الله فيكم يلعنون هذا الإنسان. Es gibt noch eine Überlieferung und das ist bei Abu Dawud, von Muaz, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, befürchtet die drei Verdammenden, drei. Hadith, barakallahu fikum, vorhin, das war von Abi Huraira radhiyallahu alayhi, zwei. Hier hat er gesagt, drei bei Abu Dawud. Was ist die dritte? Natürlich der Weg, wo die Leute, auf dem die Leute laufen und gehen und kommen und so weiter. Zweitens, Schatten von den Leuten, zum Beispiel unter dem Schatten eines Baumes oder eines Hauses, wenn die Leute sitzen und so weiter, dann kommt eine Person und der uriniert oder der macht Stuhlgang. Das bringt dazu, dass die Leute ihn verdammen. Drittens, sagt er, al-burazu fil mawarid, Notdurft an die bestimmten Orte, die Leute gehen zu diesen Orten. Wie? Zum Beispiel barakallahu fikum, Brunnen oder Quellen, Wasserquellen oder Fluss. Und die Leute kommen dazu, kommen zum Fluss oder zum Brunnen oder zur Quelle, damit sie Wasser trinken oder damit sie Wasser nehmen, damit sie sich waschen oder zum Beispiel reinigen oder Wudu machen. Und wenn die kommen und dann sehen sie diesen zum Beispiel, Barakallahu Fikum, sie sehen dann Urin oder Stuhlgang und so weiter, dann ist das eklig für die Leute und dann werden die Leute vielleicht anfangen, diese Person zu verdammen, die das gemacht hat. Barakallahu Fikum. Das heißt, wir lernen jetzt auch noch die Regel, das ist die gleiche Regel. Drei Orte sollte man, Barakallahu Fikum, sollte man verschonen, wenn man uriniert oder wenn man Notdurft verrichtet. Und zwar zum Beispiel Quellen, Brunnen, Flüsse, wo Wasser ist, dass die Leute zu diesem Wasser kommen, der Weg von den Leuten und Schatten. Wenn ein Platz mit Schatten ist und die Leute sitzen. Wali Ahmed, an Ibn Abbas, أو نقع ماء نقع الماء يا أخوة هو المكان الذي فيه الماء المجتمع يعني المكان الذي فيه ماء الماء المجتمع مثل النقع النقع يعني مثل مستنقع ماء يعني مثل قول قليل من الماء الذي يجتمع ولكن هذه الرواية ضعيفة هذه الرواية ضعيفة والله تعالى على وأعلم والطبراني أخرج النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر وحديث ابن عمر كذلك بارك الله فيكم ضعيف ضعيف وفي رواية أيضا من حديث مكحول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالى بأبواب المساجد ولكن كما ذكرنا مرسل الحديث مرسل ذلك ننتبه لهذا الله يحفظكم الذي صح أنه لا في الطريق ولا في ظل الناس ولا في موارد الناس ومن باب أولى داخل المسجد من باب أولى أمام بيت أحد الناس واضحة لأنه يخرج الرجل ويدخل المسألة واضحة بارك الله فيكم دين جيب سباي حديثة أين فون أحمد فون ابن عباس يبليفت دس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم auch gesagt hätte wo das Wasser sozusagen wenn Wasser sich versammelt hat dann dort dürfte man nicht das machen und das ist ضعيف das ist schwach oder bei الطبراني unter dem Früchtbäumen das wird Bäume die Früchte haben unter diesen Bäumen dürfte das nicht oder am Strand da darf man das nicht das wird Notdurft verrichten aber diese beiden Überlieferungen die sind schwach aber allgemein die sind schwach also wir können das nicht als Beweis nehmen es gibt auch noch eine Überlieferung das ist Mursel vor der Moschee das ist klar ich meine da braucht man auch kein Hadith dafür wenn der Prophet sagt was man wenn man den Muslimen sozusagen barakallahu fikum Schaden zufügt durch Geruch oder ekelhaft deshalb sollte man barakallahu fikum aufpassen ich meine jemand geht sagt ja im Hadith steht nicht dass ich zum Beispiel vor der Tür von einem Bruder dass ich nicht urinieren darf das ist klar aber da brauchst du hier nicht sozusagen Barakallahu fikum zu diskutieren in solchen Themen allgemein man sollte aufpassen wenn man Notdurft verrichtet dass man nicht zum Beispiel vor der Türen oder auf dem Weg von den Leuten oder wo die Leute viel hin und her gehen Und da könnte man das an bestimmten Orten machen, die, barakallahu fikum, weit sind von den Leuten, wenn das, natürlich, wenn man das braucht. Wallahu ta'ala ala wa ala. كم حديث أخذنا؟ ها؟ von 79 79 80 81 82 83 84 85 86 ها؟ ها؟ 7 طيب ليس على ذاك ما شاء الله اللهم بارك يا ريتك هكذا ايضا في وقت الدرس الله يوفقك طيب وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول جابر رضي الله عليه قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى أي فليستتر فليستتر كل واحد منهما عن الآخر والأمر هنا للإيجاب ولا يتحدثا أثناء التغوط فإن الله يمقت على ذلك يعني الله سبحانه وتعالى ما يحب هذا الأمر ما يحب هذا الأمر بارك الله فيكم الحديث ذكر المؤلف رحمه الله أنه أول شارح أنه معلول ولم يذكر العلة ولكن أبو داود ذكر هذه العلة ذكر العلة بارك الله فيكم وقال لم يسنده إلى عكرمة ابن عمار العجلي اليماني وقد احتج به مسلم في صحيحه وضعف بعض الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير واستشهد البخاري بحديثه عنه وقد روى حديث النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه ولكن ضعيف إلا أنهم كلهم رووا من رواية عياض بن هلال أو هلال بن عياض قال الحافظ المنذري لا أعرفه بجرح ولا عدالة وهو في عداد المجهولين والمجهول إذا قلنا مجهول في علم الحديث فهنا بارك الله فيكم مجهول الحال أي ضعيف ولكن الحديث دليل على وجوب ستر العورة وهذا أكيد والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة فإذا بارك الله فيكم هنا في نهي على أساس أن الحديث في صح ولكن الحديث معلول يعني الحديث ضعيف وليس صحيح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم ترك رد السلام الذي هو واجب عند قضاء الحاجة فأخرجوا أن رجلا عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي أنه بارك الله فيكم يكره أن يتحدث الإنسان أثناء قضاء الحاجة انتبه يكره الذين قالوا بالتحريم أقروا أن الحديث صحيح حديث أنه إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن الآخر أو عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك إنما دليل الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على ذلك الرجل الذي سلم عليه أثناء تبوله صلوات الله وسلامه عليه. وبارك الله فيكم، كذلك وجوب العورة هذا أمر ظاهر واضح، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك بستر عوراتنا. وأما بارك الله فيكم النهي هنا هو نهي كراهة، النهي للكراهة، وهناك من ادعى هذا الأمر أن النهي للكراهة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم جابر، يعني فقط نفهم من هذه المسألة أن الإنسان بارك الله فيكم يتوارى عن الناس عندما يقضي حاجته، والمسألة الثانية بارك الله فيكم أن الإنسان ما يتكلم يكره له الكلام، يعني لو تكلم ما عليه شيء، ولكن يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة. جابر رضوان الله عليه برichtete oder überlieferte, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wenn zwei Leute ihre Notdurft verrichten, dann sollte jeder von dem anderen bedeckt sein. Das bedeutet, der sieht ihn nicht. Und die dürfen nicht reden, die dürfen nicht miteinander sprechen oder reden, weil Allah subhanahu wa ta'ala das nicht mag, weil Allah subhanahu wa ta'ala das hasst. Das bedeutet, dass sie zusammen reden, wenn sie Notdurft verrichten. Diese Überlieferung hat Ibn As-Sakhan und Ibn al-Qattan, die haben beide diese Überlieferung überliefert. Aber diese Überlieferung ist schwach, barakallahu fikum. Und die Schwäche ist, es gibt eine Person, die hieß Ikrima ibn Ammar. Diese Person ist natürlich, wenn er von einer bestimmten Gelehrten überliefert, dann ist das schwach. Und weil das schwach ist, dann können wir das nicht als Beweis nehmen. Aber es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi uriniert hat. Und dann kam eine Person und vorbei und der sagte Assalamu alaikum. Der begrüßte den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Der Prophet hat den Salam nicht erwidert, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uriniert hat. Und von hier sagen die Gelehrten, barakallahu fikum, manche sagen, man darf nicht während urinieren oder während Notdurft reden. Und die anderen sagen, es ist unbeliebt, während Notdurft verrichten zu reden oder zu sprechen. Und das ist richtig. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das heißt, von dieser Überlieferung können wir auch noch eine Regel lernen. Und zwar, während Urinieren oder Stuhlgang, während Toilettengang darf man nicht oder sollte man eigentlich nicht sprechen. Nicht weil das haram ist, nicht weil das verboten ist, sondern weil das unbeliebt ist. Das heißt, wenn wir jetzt, inshallah, schnell eine kleine Wiederholung machen für das, was wir gemacht haben. Was ist die erste Regel? Ma hiya المسألة الأولى اللي تعلمناها، وضع الخاتم إذا دخل الخلاء. Das bedeutet بارك الله فيكم، wenn man nicht مو وضع الخاتم بس، قلنا نحن هذا عام، أي شيء في ذكر الله يضعه، وإدخال شيء معك إلى الخلاء فيه ذكر الله مكروه. Das erste ist, es ist unbeliebt, mit auf Toilette etwas mitzunehmen, was Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet. Schrift, Ring, Kette, alles. Es ist unbeliebt. Ich kann nicht sagen haram. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, das ist verboten. Aber Verbot, im Islam Verbot hat zwei Bedeutungen manchmal. Entweder Verbot als haram, oder Verbot als, barakallahu fikum, weniger als haram, das heißt unbeliebt, beliebt. Naam. Zweitens. Iza dakhal al-khala, qal. Na, was sagt man? Allahumma barak. Takbir. Bismillah. هذه حافظة محمد الله بس أنا قلت له لوليد الله يهديك مو لك ما في مشكلة بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث خليل بأي رجل يدخل للخلاء بأي رجل يدخل بأي إيد وبأي رجل وبأي إيد ما بينفع بإيد اليمين الله يهديك صح طيب zweite Regel man sollte mit der linken Hand mit dem linken Fuß reingehen und davor sagen Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith أغلبيتنا ينسوا هذه المسألة لما يدخلوا الخلاء دقيقة أسئلتكم بعدين الثالثة الاستنجاء بالماء بالورق والحجر أو جمعها مثلا الحجر والماء لا بأس الورق والماء لا بأس بارك الله فيكم دغتنس man sollte Wasser benutzen für Sauberkeit das wird für Sauber für Reinigung wenn man kein Wasser hat dann könnte man Papier nehmen dann könnte man Steine nehmen aber barakallahu fikum auch man kann zwei zusammen das wird du kannst Papier und Wasser benutzen kein Problem das ist die dritte viertens ha? Allahumma barik طيب فيتنز التواري عن الأنظار يعني يبتعد عن الناس بس من بارك الله فيكم weit von den Leuten ist dass die Leute ihn nicht sehen نعم fünftens لا يحمل معها أخذناها هي أخذناها في الطريق أو الظل أو الموارد بارك الله فيكم dass man aufpasst nicht auf dem Weg der Leute nicht im Schatten und nicht das wird im Schatten wo die Leute sitzen ja nicht in jedem Schatten wo die Leute sitzen und bleiben und sich aufhalten und drittens an den zum Beispiel Wasserbrunnen Wasserquellen Flüsse und so weiter man sollte kein Notdurft machen weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nannte als du bist nicht da als ja verdammende drei Dinge dann barakallahu fikum 6 oder 7 الان صرنا 7 ولا 6 7 الان 7 او 6 هذه تفضل خليل ولك انا اقول لك النعمه الا تفضل السابعه شو كانت تعرف قول ما تعرف خلي غيرك نعم لا يتكلم اذا بتعرفها تهضرها لا يتكلم sechstens man sollte nicht sprechen während بارك الله فيكم Toilettengang Das sind 6 Regeln, die wir heute durchgenommen haben. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wenn man Fragen hat, dann inshallah nach dem Gebet. بعد الصلاة. نعم, مين كان موجود من أول الدرس؟ من الأول. روح لنشوف شكري لنشوف صلى الله يستر تعمل لك كم غلط ها شوي لا هو يأذن بس انت روح انزل فيك بارك الله تضم وليس تفتح مو الله الله gestern dann Fragen haben, dann schicken Sie die Fragen, Ihre Fragen an die Admin im Raum, an SR inshallah. والذي عنده سؤال يجلس بعد العشاء في عشر دقائق يطرح السؤال الذي عنده. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. وإلا الدرس إن شاء الله بالنسبة للأخوة هنا في المسجد انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. Subhanallah zu sagen. Und sagt es auch auf der Toilette zum Beispiel beim Händewaschen oder so. Barakallahu fikum, bei Händewaschen braucht man zu sagen, wenn du am Becken bist zum Beispiel. Dann sagst du Bismillah. Da brauchst du nicht Subhanallah zu sagen. Und sowieso Becken von der Toilette, ich meine diese Waschbecken auf, in der, im Toilettenraum, ist anders als Toilettenbecken. Ist anders als Toilettenbecken. Barakallahu fikum. Deshalb, wir müssen unterscheiden. Du hast in der Toilette zum Beispiel, das ist 3 Meter. Nach 2 Meter kommt Toilettenbecken. Und dieser Meter zur Wand angenommen, oder diese halben Meter zur Wand, dort ist Toilettenbecken. Dort solltest du, wenn du kannst, Allah nicht erwähnen, oder du sollst nicht sprechen. Das ist unbeliebt zu sprechen. Wenn ich sage unbeliebt, das wird, wenn du sprichst. Wenn du sprichst zum Beispiel, du hast kein verbotenes Ding gemacht. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tfadal. Yukrah. Idkhalu ila al-hamam ma'ak. Hunaka ahadith. على أن أنه يجوز هناك من من من من العلماء من قال يجوز حتى لو دخلت بجيبك أو كذا معك شيء فيه ذكر الله لا بأس ولكن يا أخوة الجمع بين الأدلة هو الصحيح وراحة النفس في هذه الاطمئنان فالله سبحانه ذكر الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون بعيد عن المناطق المستقذرة فلذلك الأفضل إذا واحد يستطيع يضعه براء إذا ما كان واضعه في جيبه لا بأس ما في شيء يعني أنت ما عملت حرام ذا قلنا يكره ما قلنا حرام في فرق كبير بين يكره وبين حرام تبغو دزاكت فيز داس متهندي متهندي دزاكت إس كيبت إم هندي منشمال سورن فم قرآن ودا سوفس وما نمت هندي مت أوف تواليته إذا سنعضنو إيش هاب أتسيل بارك الله فيكم Es ist unbeliebt. Und wenn ich sage unbeliebt, das bedeutet, es gibt Beweise, dass manche sozusagen etwas mitgenommen haben auf Toilette und es gab erwähnen Allah dabei. Weil aber andere Überlieferungen vorliegen, dass man sowas nicht machen sollte, deshalb sagt man unbeliebt. Allah Ta'ala ala wa alam. Naam. لا in Badewanne wenn du in Badewanne bist kannst du reden wie du willst شو شاف وين في الحمام يعني على التواليت يعني انت طيب هو أصلا لما فات ما ذكر الله؟ قال بسم الله أعوذ بالله من الخبز والخبائث. إلى الأصل أن يقول هذا. نعم. عليكم السلام. إيه نعم لا بأس يذكر الله إذا خاف. يا واحد هو بالدوش وشاف له شيء شغلة أمامه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذكر الله لا بأس. تبغود اشتلت زايف خاجن دياس فخاجن زاكت. شو كانت الأولى؟ فين من إن إن إن إن إن بعد فانيست ودزيت كنت من الله إرفينن يا إس كان بروبلم أو كنت من إنشوليون غريدن شبريشن إس إس كان بروبلم داس من شبريشن. فين من in Badewanne ist und da hört man sozusagen, da sieht man etwas, da hat man Angst, kann man zum Beispiel Allah erwähnen, hier kein Problem. Weil anders ist als Badewanne, anders ist als Barakallahu Fikum, als Toilettenbecken. Allah Ta'ala ala wa'alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muss man sich nach der Notdurft mit fließendem Wasser rein, mit Wasser nass zu machen, Jazakallah khairan. Eine Frage, ich meine, entweder versteht man mich nicht, oder ich kann nicht erklären, oder man war nicht im Unterricht, oder ich war nicht im Unterricht, oder man kam später und deshalb hat man nicht mitbekommen, weil ich diese Frage schon beantwortet habe während des Unterrichts, Barakallahu Fikum. Habe ich diese Frage beantwortet oder nicht? Diejenigen, die drin waren, habe ich das beantwortet oder nicht? Ich habe das erzählt, viermal heute im Unterricht, Barakallahu Fikum. Nee. Es gibt etwas, Barakallahu Fikum, wenn ich etwas fünfmal wiederholt habe, ist kein Problem. Aber das heißt, es gibt einen Defekt. Und ich mache jetzt keine Vorwürfe. Das ist jetzt keine Beleidigung für einen Bruder oder eine Schwester, die diese Frage stellen. Jeder kann eine Frage stellen. Aber wie gestern zum Beispiel. Man hat vier Fragen gestellt. Eine Person hat vier Fragen gestellt. Und weggegangen. Ich habe beantwortet. Dann nach halber Stunde kommt die Person. Warum hast du meine Frage nicht beantwortet? Subhanallah. Ich habe das beantwortet. Deshalb sollte man, Barakallahu Fikum, während Unterricht dabei sein, mitmachen. Und nicht Barakallahu Fikum, das nur hier namentlich ist, oder fängt man mit den Leuten zu chatten. Jazakumullah khair und Barakallahu Fikum. Du brauchst nicht unbedingt fließenden Wasser zu haben. Du kannst dich auch sauber machen, wenn du auch Papier allein benutzt, oder Wasser allein benutzt, oder Papier und Wasser zusammen, kein Problem. Ich hoffe, dass die Frage, dass die Antwort klar war. Ist die Antwort klar? Wir haben gesagt, wenn eine Antwort nicht klar ist, dann tippst du eine 5 für die Brüder in Paltuk und Schwestern. Die Frage war klar, die Antwort, Entschuldigung, war klar. Allahu alam, ich bin allein hier im Raum. Ich verstehe das nicht. Entweder sind wir allein. Können die mich gut hören? Gib mal eine 1, wer ist im Raum? Okay, jeder, der im Raum ist und der hört, der hebt die Hand. Hebt die Hand, ja. Der im Raum ist und der hört, gut. Ja, alle. Alle, die im Raum sind und die hören und die machen mit im Unterricht, die heben die Hand. Ja, jetzt erwischen wir langsam. Wer im Raum ist, hebt die Hand. Wie hebt man die Hand? Das hier Reishand heißt das. Unter den Namen steht Reishand. In der Hurfe, wo Yasma, Yadrat ala Reishand. Jetzt wissen wir. Und die anderen? Ja, vielleicht betet er. und die anderen okay die anderen bitte Dina Allah schreib das nochmal schreib das schreib ja das ist die Sache was ich meine das ist die Sache was ich meine ich antworte und dann ist man nicht dabei was ist das Nutzen Barakallahu Fikum man sollte mitmachen Jazakumullah Khair und Barakallahu Fikum nicht nur namentlich hier sein ja dann reiß die Hand reiß Hand jeder der im Raum ist jede die im Raum ist und die hören jetzt gut und die machen mit bitte reiß Hand klickst du auf reiß Hand ja und die anderen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schaut mal, wie viele haben wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wir haben 15 Personen im Raum, die sind nur namentlich da. Auf Arabisch wiederholen. الذي الموجود في الغرفة ويسمع الدرس يضغط على إشارة اليد هنا تحت في إشارة يد اضغط على إشارة اليد مرتين شات مان ليبي برودر شويستر داس إز واس إيش كمايت هاب داس إز واس إيش كمايت هاب ها لا في يد هي يد يا أوكي أبا ألجمين Ja, ist kein Problem, aber ich meine nur, dass ich weiß. Nicht, dass wir die Frage immer wiederholen, die gleiche. Versteht ihr? Jazakumullah khair und barakallahu fikum. Auf jeden Fall. Jetzt machen wir weiter, nicht, dass wir die Zeit verlieren. Okay. Das heißt, muss man sich nach der Notdurft mit fließendem Wasser reinigen oder reicht es, aus Toilettenpapier mit Wasser nass zu machen? Ich sage, ja, das reicht. Auch mit Toilettenpapier Wasser nass zu machen. Kein Problem. Jazakumullah khair und barakallahu fikum. Fikum. طيب. Alle jetzt haben die. Ja, jetzt wir machen die Hände runter. Remove all hands, ja. Khalas, alle Hände sind runter. Ne, ihr braucht nicht mehr Barakallahu Fikum die Hände hoch zu machen. Ihr braucht nicht mehr. Ich mach das, ihr braucht nicht. Nee, sie wissen das. Taib, kein Problem. Erst einmal, ich bin erst seit 3 Monaten Muslima. Alhamdulillah, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich befestigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen. Und wir machen für dich mit Gebet, dass du mehr Wissen bekommst und dass du mehr den Islam praktizierst. Taib. Ich wollte fragen, was nach dem Tod passiert? Kommt direkt ins Jannah oder in die Hölle? Oder bleibt man im Grab und wartet auf den jüngsten Tag? Man bleibt im Grab bis zum letzten Tag. Und nach dem letzten Tag gibt es Paradies oder Hölle? Nach dem letzten Tag gibt es Paradies oder Hölle? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich habe keine Frage, würde mich aber freuen, wenn du Mail trotzdem weiterleitest, würde der kleine Umar über dessen Namensgebung vorgestern gefragt, wurde es heute unter erwarteterweise und mit Allahs Hilfe per Kaiserschnitt geboren worden. Mutter und Kind geht es Alhamdulillah gut, vielleicht kann der Sheikh für beide Dua machen und die Brüder und Schwestern auch. Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala erstmal den Mutter, der Mutter Gesundheit schenken und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie inshallah erfolgreich nach Hause zurückbringen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie so schnell wie möglich nach Hause zurückbringen nach dieser Operation. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das Kind segnen. Barakallahu laka fil mawhubi lak. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das, was Allah dir gegeben hat, segnen. Wa shakarta al-wahib. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das machen, dass du Allah dankst. Dass du selber Allah dankst. بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهبة وبلغ أشده وقال الله سبحانه وتعالى dass diese Junge إن شاء الله wachsen wird und رزقت بره وقال الله سبحانه وتعالى dass du إن شاء الله die Tugendhaftigkeit und Gehorsamkeit dieses Kindes إن شاء الله bekommst. بارك الله فيك جزاك الله خير. طيب soll man das Fajr-Gebet, wenn man es verpasst hat und es gerade Sonnenaufgang ist, direkt beten oder circa 20 Minuten nach Sonnenaufgang? Circa 20 Minuten nach Sonnenaufgang. Circa 20 Minuten nach Sonnenaufgang. Nicht beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sollte man nicht beten. Darf man nicht beten, weil der Prophet Muhammad SAW verboten hat. Kann eine Frau, wenn sie Schmierblutung hat, beten? Das hängt davon ab, was das für eine Schmierblutung ist. Ist das natürliche Blutung oder ist das Periodenblutung? Periodenblutung, nein. Wenn das natürliche Blutung ist, dann soll sie für jedes Gebet Wudu machen und dann beten. Ist es meine Pflicht, einen Muslim, der nicht praktiziert, jedes Mal darauf aufmerksam zu machen, beziehungsweise wenn er Haramfleisch isst, dass es falsch ist und sowas? Wenn du kannst, dann kannst du das tun. Wenn du das machen kannst, dann kannst du das tun. Aber die Fragen, die sind nicht zum Thema, oder? Aha. Ich habe gesagt, ich beantworte. Aber jetzt, wenn ich das gemacht habe, dann mache ich weiter. Was soll ich? Duhr, Asr und Maghrib. Duhr, Asr, Maghrib und Isha-Gebet. Kann man, soweit ich weiß, zusammenfassen. Entschuldigung. Duhr und Asr, Maghrib und Isha, kann man, soweit ich weiß, zusammenfassen. Sollte man Duhr Zeit, Duhr beten und Asr vorziehen oder soll man lieber, wie du willst? Wie du willst, du kannst die beiden Gebete entweder in der Zeit von Duhr oder Zeit von Asr beten, wie du willst. Ist dir überlassen. Kann eine Frau, wenn sie ihre Periode hat, auch die Fatiha und andere Ayat sagen? Ja, sie kann das machen. Sie kann Koran lesen, sie kann Koran anfassen und sie kann Allah erwähnen, außer Gebet. Sie kann nicht beten und nicht fasten und so weiter, wenn sie ihre Periode hat. Den Namen des Kapitels und dessen Erklärungen nochmal wiederholen. Den Namen des Kapitels, das heißt Babu Qada al-Haja. Bab Qada al-Haja. Das wird Kapitel von Notdurft verrichten. Notdurft verrichten. Was noch? Erklären, nochmal wiederholen? Ja, das bedeutet Al-Haja im Arabischen, das ist wie Notdurft. Not. Und Durft, das ist Qada. Das bedeutet, das ist sozusagen ein Symbol für Urinieren und Stuhlgang haben. Weil der Prophet sagte, wenn jemand Notdurft verrichten will, und die Fuqa sagen Al-Istitaba. Al-Istitaba, das bedeutet, du lässt etwas fern von dir, was für dich gut ist. Das bedeutet, bei dir ist gut und was fern ist, ist nicht gut. Die Ahl al-Hadith, die sagen Babu al-Takhalli. Al-Takhalli, das bedeutet nach draußen gehen. Nach draußen gehen. Weil man draußen Notdurft verrichtet. Und manche sagen At-Tabarruz, das wird Stuhlgang verrichten. Und das sind alle die gleichen. Die Normierung der Ahadithe ab 83, bitte wiederholen. Wie wiederholen? Was ist? Erstmal 79 war von Anas. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-khala wada'a khatama. Das ist daif. Erstmal 79. Anas sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Notdurft verrichten wollte oder als er nach draußen ging, der hat seinen Ring ausgezogen. 80, Anas auch hat berichtet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Notdurft machen, verrichten wollte oder Toilettengang haben wollte, der hat gesagt, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Dann 81 auch von Anas überliefert, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Notdurft verrichten wollte, ich und noch ein junger Mann, wir haben sozusagen Wasser für ihn gehabt und ein Stock, Al-Anasa, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich mit Wasser gereinigt. 82, das ist von Al-Mughira ibn Shu'bah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat, nimm das Wasser und geh weg, bis ich dich nicht sehen kann und du mich nicht sehen kannst, dass du dass der Prophet Muhammad, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Notdurft verrichtet. 83, Abu Huraira, radiallahu alayhi, berichtete, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, fürchtet die beiden Verdammenden, das ist derjenige, der Notdurft auf dem Weg von den Leuten oder in ihren Schatten verrichtet. 84, das ist eine, sozusagen das gleiche, aber von Abu Dawud. Bei Abu Dawud berichtet von Mu'adh, der sagte drei, fürchtet die drei Verdammenden. Die Straße im Schatten von den Leuten und sozusagen Wasserbrunnen, Quellen und solche, barakallahu fikum, Wasserbrunnen, Quellen. Taib. 85, Ahmed hat berichtet von Ibn Abbas, oder wenn das Wasser sich versammelt, das wird, wenn es zum Beispiel regnet oder sowas, und manchmal versammelt sich Wasser, wie bei uns hier auf dem Weg, wenn man in die Moschee reinkommt, diese wassergroße Wasser. Ja, nicht dort zum Beispiel am Rand oder sowas. Aber dieses Hadith ist da'if. Das Hadith ist da'if, barakallahu fikum. Tayyib. At-Tabarani, dann 86, At-Tabarani, der hat gesagt, unter den Bäumen, die Früchte haben, und am Strand dürfte man kein Notdurft verrichten, aber das ist auch da'if. 87 war von Jabir, bezüglich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn zwei Leute weggehen, nach draußen gehen, damit sie Notdurft verrichten, dann sollten weit voneinander sein und nicht miteinander reden, weil Allah subhanahu wa ta'ala das hasst, weil Allah subhanahu wa ta'ala das nicht liebt. Das waren, barakallahu fikum, die Hadithe. Es ist richtig, dass dieser Hadith keinen Beweis darstellt, religiöse Dinge oder Schriften während der Notdurft mit sich zu führen, die dieser Hadith schwach ist. Falls ja, gibt es einen starken Beweis? Gibt es einen starken Beweis? Jetzt Ton ist wieder da. Ah, das ist hier. Esser, du hast bei dir etwas gemacht, das macht das Problem bei mir. Was hast du getan? طيب auf jeden Fall die anderen Fragen mache ich später. Bleib drin. Bleib drin und kopiere die Fragen. Kopiere die Fragen. Ich komme nachher rein, inshallah. Ich komme nachher drin. Nochmal, ich mache die anderen Fragen, inshallah. Okay? Nein, sowieso, ich ändere den Platz, barakallahu fiik. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بس ناخير ان شاء الله بس